Den werde ich mal mit Herr Justizrat anreden, denkt Stuff. Und geht auf die beiden Herren zu. Guten Abend, Henning. Guten Abend, Herr Justizrat. Erlauben Sie, dass ich mich ransetze? Stuff, mein Name, Redakteur. Angenehm. Streiter. Herr Stuff ist bei der Chronik in Altholm. War, mein Jungchen, war bei der Chronik. Wieso? Haben Sie Schluss gemacht? Ja. Wer soll denn ab morgen den Mist bei euch machen? In eurer Zeitung? Wie sollen denn die Prozessberichte in der Bauernschaft aussehen? Hä? Lieber Herr Stuff, wir hätten Sie brennend gern genommen. Aber das ist nun zu spät. Paar Tage vorher. Da schreibt man doch mal oder telefoniert wenigstens. Ach, wozu denn das? Habt ihr denn einen, der den Prozessbericht machen soll, so einen grünen Jungen? Hä? Der ist nicht grün. Der kommt aus Berlin. Aus Berlin. Lass ich nicht lache. Was weiß der von den Bauern? Den Prozessbericht mache ich. Den Berliner lasst mal die Provinz und das Lokale machen. Das ist sowieso sauschlecht bei euch. Aber das wird doch viel zu teuer. Natürlich wird das teuer. Ich koste mindestens 600 und mache mit euch festen Vertrag auf 5 Jahre. Bei Ihnen piept's. Entschuldigung, wenn ich mich einmische. Ich hielt es auch für wünschenswert, wenn ein Einheimischer den Bericht macht. Ihr leckt euch in 3 Wochen noch alle Finger nach mir. Ich habe keine Eile. Also, was ist? Die Herren entschuldigen mich einen Augenblick. Die Toiletten sind wohl dort hinaus. In den nächsten Tagen machen wir Vertrag. Heute genügt mir der Zusage. Also gut. Machen Sie den Prozessbericht. Später reden wir nochmal. Was den Prozess angeht. Sind Sie dabei oder türmen Sie vorher? Was soll diese Frage? Bleiben Sie ruhig hier. Es ist besser für die Mitangeklagten und Sie riskieren nichts. Das sagen Sie. Das weiß ich. Ein Stahlhelm-Assessor hat mich in Ihre Akten sehen lassen. Nun reden Sie keinen Mumpelstoff. Sie sind ein guter, reiner, herziger Junge. Noch ist die Fliege nicht geboren, die Sie kränken könnte. Nichts über Vorleben, über Vorstrafen, auch von irgendwelchen Bomben. Kein Wort in den Akten. Was? Tja, mein Junge. Wenn Sie Ihren ollen, versoffenen Stoff nicht hätten. So, Herr Tretow. Stuff hat Schluss gemacht. Und ich muss dann wohl oder übel in den sauren Apfel beißen. Sie machen von morgen an den Prozessbericht für die Chronik. Jawohl, Herr Gebhardt. Aber ich wiederhole, es ist nur eine Probe. Es hängt davon ab, wie Sie sich einrichten. Entschuldigung, Herr Gebhardt, es war aber anders ausgemacht. Wir hatten gar nichts ausgemacht. Aber mein Gehalt. Und wenn ich gut arbeite, ob ich dann eventuell eine Gehaltserhöhung... Wie bitte? Leisten Sie erst mal was. Ich weiß ja noch gar nicht, ob Sie überhaupt schreiben können. Tja, Geld verdienen ist schwer. Das fordert sich leicht. Aber ich muss das Geld ranschaffen. Ein Oktobersturm ist übers Land gefegt. Und Zirkusdirektor Carlos Monte inspiziert danach sorgenvoll das Zelt. Haben alle Flicken gehalten? Knall, Sonne, Prassel, Regen und Stürme hat die Leinewand ertragen müssen, die stärker ist als das Segeltuch eines Viermasters. Wird sie noch eine Saison durchhalten? Das Geld wird immer knapper, das Heer der Arbeitslosen immer größer. Was für eine Zeit!